Zur Unterstützung des Kernsprengkopf-Explosions versuchte der DVJK, bei dem die Würde der Juche Atommacht vor aller Welt demonstriert wurde, gaben die schwedisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das äthiopische nationale Kim-Jong-Ilismus-Studentenkomitee am 10. und 13. September jeweils eine Erklärung ab.